Morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. I hope you are running. Ich hoffe, dass du läufst. With perseverance. Mit Beharrlichkeit. So look, the next thing that I want to draw your attention to is this part. Das nächste, worauf ich deine Aufmerksamkeit lenken will, ist dieser Teil. You know, in my dream about the suitcase. In meinem Traum über den Koffer. How did the whole thing start? Wie begann das Ganze? Well, it started really by I having this dream that I couldn't understand. Es fing wirklich damit an, dass ich diesen Traum hatte, den ich nicht verstehen konnte. And when I asked God to give me understanding, Hebrews 12 verse 1 was given to me. Als ich den Herrn bat, mir das zu erläutern, bekam ich Hebräer 12. And 12 is 1 and 2. Hebräer 12, Verse 1 und 2. So we've talked about a part of it. Run the race with perseverance, la la la la la. Wir sprachen über einen Teil davon, den Wettlauf laufen mit Ausdauer, la la la la la. I'm going to talk about a part now that I love to talk about. Ich spreche jetzt über einen Teil, über den ich es liebe zu sprechen. And many people have asked me to go deeper into it, but I have not yet had the freedom to do that. Viele Leute baten mich, da tiefer hineinzugehen, doch hatte ich bis jetzt nicht die Freiheit, das zu tun. How does Paul start that whole thought? Wie begann Paulus diesen ganzen Gedanken? In English he starts it with the word therefore. Im Deutschen beginnt es mit dem Wort deshalb. Therefore means what? Was bedeutet deshalb? Look, if I say to Daniel, schau, wenn ich zu Daniel sage, Daniel, somebody gave me billions. Daniel, jemand gab mir Millionen. Or Elon Musk gave me all of his money. Oder Elon Musk gab mir all sein Geld. Therefore, I bought a jet for our ministry. Deshalb kaufte ich ein Flugzeug für unseren Dienst. What does it mean? Was bedeutet das? It means that I could not have bought a jet if I hadn't gotten the money. Das bedeutet, dass ich das Flugzeug nicht hätte kaufen können, wenn ich das Geld nicht gehabt hätte. So, it connects the first part to the second part. Der erste Teil wird mit dem zweiten Teil verbunden. What if I would say to Daniel? Was wäre, wenn ich zu Daniel sagen würde? Daniel, God supernaturally gave me this private jet. Daniel, Gott gab mir auf übernatürliche Art und Weise dieses Flugzeug. And he told me. Und er sagte mir, that if I do not steward it well, he will take it from me. Dass, wenn ich es nicht gut verwalte, er es mir wegnehmen würde. This actually happened to me just last week. Das ist mir tatsächlich erst letzte Woche passiert. Not with a private jet. Nicht mit einem Flugzeug. But we live in a very nice house. Aber wir leben in einem sehr schönen Haus. Last week the Lord said to me, letzte Woche sagte der Herr zu mir, if you do not steward that house well, I will take it from you. Wenn du das Haus nicht gut verwaltest, werde ich es dir wegnehmen. This really scared me. Das hat mir wirklich Angst gemacht. I said, Jesus, I really need your help. I want to steward it as good as I can. Ich sagte, Jesus, da brauche ich wirklich deine Hilfe. Ich will es verwalten, so gut ich es kann. I have an understanding that nothing belongs to us in this earth. Ich habe das Verständnis, dass uns auf dieser Erde nichts gehört. So verstehe ich es. You know, but I want to steward it very, very well, so that he's pleased with it. Ich will es sehr, sehr gut verwalten, so dass er damit zufrieden ist. Listen, not even because I'm afraid to lose the house. I can live in any place. Trust me. Hör zu, nicht weil ich befürchte, das Haus zu verlieren. Ich kann überall leben. Glaube mir. I've lived in small, hot places. Ich habe an kleinen, heißen Orten gelebt. Happily. Und war glücklich. You know, but what really scared me is this. Aber weißt du, was mich wirklich erschreckte, war, that Jesus can't trust me. Dass Jesus mir nicht vertrauen kann. Because I'm not a good steward. Weil ich kein guter Verwalter bin. So if I say to Daniel, wenn ich zu Daniel sage, God gave me this plane, Gott gab mir dieses Flugzeug, and he said, you need to steward it well. Und er sagte, verwalte es gut. Otherwise I will take it from you. Sonst muss ich es dir wegnehmen. You know, I would say to Daniel, ich würde zu Daniel sagen, Daniel, you have to use this very, very carefully. Daniel, du musst das sehr, sehr vorsichtig benutzen. Because Jesus gave it to us and said, take good care of it. Therefore, you have to use it carefully. Weil Jesus es uns gab und sagte, pass gut darauf auf. Deshalb musst du es vorsichtig benutzen. So suddenly, the word therefore has so much power. So hat plötzlich das Wort deshalb so viel Kraft. If I simply say, Daniel, please take good care of the plane, that's one thing. Wenn ich nur sage, Daniel, sei vorsichtig mit dem Flugzeug, ist das nur eine Sache. But if I said, Daniel, Jesus said he's gonna take it fast if you don't care, therefore take good care. Wenn ich aber sage, Daniel, Jesus sagte, dass er es wegnehmen wird, wenn wir uns nicht gut darum kümmern, deshalb kümmere dich gut darum. Suddenly everything changes. Plötzlich verändert sich alles. So Paul starts this passage with therefore. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit deshalb. Therefore what? Deshalb wofür? Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Suddenly the reason why we run our race is completely different. Plötzlich ist der Grund, warum wir unser Rennen laufen, ein ganz anderer. It's not anymore about me and my purpose and running for Jesus. Es geht nicht mehr um mich, meine Bestimmung, mein Laufen für Jesus. It is all about the therefore. Es dreht sich alles um das deshalb. So who is the cloud of witnesses that surrounds us? Wer ist die Wolke von Zeugen, die wir um uns haben? Remember, Paul never wrote chapters and verses. Erinnere dich, Paulus schrieb nie Verse und Kapitel. Didn't do that. Er tat dies nicht. So you have to read what comes right before the therefore. So musst du lesen, was direkt vor dem deshalb steht. And the therefore, he's talking about all the heroes of faith that have left this earth and are now with Jesus in heaven. Im Kapitel 11 spricht er über alle Glaubenshelden, die diese Erde verlassen haben und nun mit Jesus im Himmel sind. You know, and these are the cloud of witnesses, the people who are alive. They're not dead, they're alive and they're surrounding us in the spiritual world. Und das ist die Wolke der Zeugen. Das sind Leute, die leben. Sie sind nicht tot. Sie leben und umgeben uns in der geistlichen Welt. Look what the very statement before the therefore says. Schau dir die eigentliche Aussage an, die vor dem deshalb steht. Let's read the sentence before. Lesen wir den vorherigen Satz. And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. God having provided something better for us. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. That they should not be made perfect apart from us. Damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Therefore. Deshalb. Listen. Hör zu. Here is what I truly believe. Folgendes glaube ich wirklich. All these people are part of the cloud of witnesses. All diese Leute, die Teil der Wolke der Zeugen sind. All these heroes of faith, Abraham and Gideon and Joshua and Moses. All diese Glaubenshelden wie Abraham, Gideon, Joshua und Moses. Now Paul. Nun Paulus. All the apostles. Alle Apostel. They are not dead because in Christ you don't. Sie sind nicht tot, weil du in Christus nicht stirbst. They are all alive and they can see us right now. Sie leben alle und können uns gerade jetzt sehen. Right now, they are surrounding us and they understand the last phrase. Gerade jetzt umgeben sie uns und sie verstehen den letzten Satz. What's the last phrase? Was ist der letzte Satz? They without us shall not be made perfect. Damit sie nicht ohne uns vollendet werden. You see, they ran the race, they saw the great city, they saw the final goal. Sie liefen den Wettlauf, sie sahen die große Stadt, sie sahen das Endziel. But they can't run it anymore. Aber sie können den Wettlauf nicht mehr laufen. So they are cheering me on to continue the race. Also feuern sie mich an, das Rennen fortzusetzen. They are all the time around me. Die ganze Zeit sind sie um mich herum. In the spiritual world. In der geistlichen Welt. Desiring me to run the race well. Und wünschen, dass ich den Wettlauf gut laufe. Together one day we can all stand before Jesus. So dass wir eines Tages alle zusammen vor Jesus stehen können. And we can bring glory to his incredible name. Und seinem großen Namen Ehre geben können. So suddenly my purpose is not about me anymore. Plötzlich geht es bei meiner Bestimmung nicht mehr um mich. Suddenly my purpose is not even about me and Jesus anymore. Plötzlich geht es in meiner Bestimmung nicht mehr nur um Jesus und mich. Suddenly my purpose is about me, all these other heroes of faith, and the purpose of Jesus. Plötzlich geht es in meiner Bestimmung um mich, um alle anderen Glaubenshelden und die Bestimmung von Jesus. It becomes a global and an endless race that we are running. Dann wird es zu einem globalen und unendlichen Wettlauf, den wir laufen. Because they started it and I continue to run. Denn sie haben begonnen und ich laufe weiter. They handed over the baton to me and they want me to continue to run it well. Sie haben mir den Staffelstab übergeben und wollen, dass ich das Rennen gut laufe. So keep running, it has a much wider effect than you think. Also laufe weiter, es hat eine viel umfangreichere Wirkung, als du denkst. See you tomorrow. Sehe dich morgen.